Über zum Teufel! Boom, Junge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir weiter über die Forgotten Realms-Spiele. Und jetzt sind wir in meiner Lieblingswelt angekommen. Und zwar in Icewind Dale. Und da ich das wie immer nicht alleine besprechen will, habe ich mir meinen eigenen Frostroll dazu geholt. Und zwar Markus. Hallo Markus, wie geht's dir? Hi, mir geht's ganz gut. Hervorragend. Hast du Icewind Dale gespielt? Ja, nie durch, aber ich mochte die Eislandschaft. Du mochtest die Eislandschaft, so wie ich. Es heißt ja, wenn ein Spiel eine Schneelandschaft hat, hat es bei mir gewonnen. Das stimmt. Das ist zwar nicht so ganz richtig, aber es stimmt. Ich weiß auch nur, dass ich damals nie nach Story gespielt habe, sondern einfach immer nur rumgelaufen bin und mir die Gegend angeguckt habe, weil ich die echt schön fand. Die vorgerenderten Hintergründe in dem Spiel sind wunderschön. Es ist übrigens aus dem Jahre 2000. Das Spiel ist 21 Jahre alt. Verdammte Scheiße. So ein Jungspund. Wir sind alt. Wir sind alt. Aber es ist halt großartig gemacht. Ich bin damals zu Baldur's Gate gekommen. Ich habe damals eines der ersten DVD-Laufwerke besessen. In seinem Computer, wo man DVDs abspielen konnte. Und dort war eine doppelseitige DVD. Es gab, das ist so, für Leute, die das nicht wissen, es gab damals die glorreiche Idee, DVDs kann man ja zweimal beschichten. Also kann man eine doppelseitige DVD rausbringen. Großartige Idee. Da musst du die mittendrin wenden. Unter anderem, ja, großartige Idee, ne? So spart man sich Plastik, ne? Das Ding zerkratzt noch leichter als vorher. Glorreiche. Du hast ständig Fingerabdrücke drauf. Glorreiche Idee. Und da waren drei DVDs mit drin. Eine DVD war mit Baldur's Gate. Ne, nicht mit Baldur's Gate. Mit Icewind Dale. Und eine andere DVD war mit zwei Star Wars Games auf einer Doppel-DVD. Das eine war das Episode 1 Game. Da habe ich dann zum allerersten Mal Icewind Dale gespielt. Hab's installiert, hab's gestartet, hab mich über das Intro gefreut, hab mich über die furchtbaren deutschen Sprecher gefreut, hab mich über die glorreiche Musik gefreut. Und dann konnte ich mir dann bei Icewind Dale ist das Besondere, man muss sich oder man kann sich, sag mal so, 6 Charaktere erstellen. Und diese Charaktere reichen von Elf, Zwerg, Halbling, Halborg und Halbelf. Soweit ich noch weiß. Halborg, die geilste. Und, oder Rasse, ich glaube sogar Sonderling noch oder sowas. Und die konntest du dann erstellen, zum Beispiel als Magier, Krieger, was gab's noch? Kleriker und lauter Unterklassen und was weiß ich noch. Das konntest du alles erstellen. Und dies war sozusagen deine D&D-Abenteuergruppe. So als ob du mit deinen Freunden am Tisch sitzt und ihr euch alle einen Charakter erstellt. Ich habe Baldur's Gate damals in der abgedateten Fassung, in der Enhanced Edition, gestreamt. Und habe, wie lange habe ich gebraucht für den Charaktererstellung? 2 Stunden? 2 Stunden Charaktererstellung. Das waren. Aber das ist normal. Ja. Das ist wie du schon sagtest, Icewind Dale hat sich damals für mich angefühlt wie eine gute Pen-and-Paper-Erfahrung. Es ist so. Den ersten Abend bist du mal nur damit beschäftigt, deine Charaktere zu erstellen. Ja, es ist so. Und du machst doch diese kompletten Anfangsjobs. Wie zum Beispiel, hey, da sind Ratten bei mir im Keller, bitte tu was. Das ist einer der einfachsten Anfangsjobs, die du machst in jedem D&D. Einfach. Einfach. Also in Icewind Dale, ich erinnere mich noch, war der nicht einfach. Ja, dazu kommen wir gleich. Icewind Dale ist sehr bekannt dafür, dass es eines der schwersten Forgotten Realms-Spiele ist. Und das nicht unbegründet. Zum Beispiel habe ich damals nicht gewusst, dass man sich eine sechsköpfige Heldengruppe zusammenstellt. Ich bin einfach, habe mir einen Charakter gestellt, bin raus aus dem Dorf und wurde von 10 Goblins zu Tode geprügelt. Die sich danach verdient über meine Leiche kaputt gelacht haben. Und ich mir dachte so, okay, was ist hier los? Wieso? Das war verdient, aber glaub mir, mir ging es damals nicht anders. Ich habe in Icewind Dale, glaube ich, 3 Charaktere erstellt, weil ich davon ausgegangen bin, ja, Baldur's Gate kennt man ja, okay. Ich kann noch irgendwie nachher einstellen, dann musste ich Geld ausgeben, um die Gruppe voll zu machen. In der ersten Taverne. Wow. Hat mich das genervt. Dann war ich arm, bin in den Keller und dann haben mich die Ratten vernichtet. Ja. Bei Baldur's Gate musst du tatsächlich, also da musst du wirklich eine 6-köpfige Heldengruppe erstellen. Du musst verschiedene Charaktere zusammenbauen. Du musst wirklich überlegen, wen nehme ich mit? Wen brauche ich wirklich? Du kannst keine Fun-Gruppe machen und das Spiel dann so durchspielen. Kannst du bei den Schwierigkeitsgrad runterschraubst, aber man macht das, macht ja keinen Spaß. Also du musst tatsächlich überlegen, wer ist jetzt wichtig? Nehme ich jetzt einen Waldläufer mit oder nehme ich doch lieber nur einen einfachen Bogenschützen, der im Hintergrund bleibt? Nehme ich jetzt einen Kleriker oder nehme ich einen einfachen Heiler, der auch Zombies anheilen kann, die dann trotzdem dadurch verletzt werden? Das musst du dir tatsächlich komplett überlegen. In diesem absolut wunderschönen Spiel, finde ich. Ich liebe die Hintergründe, die vorgezeichneten Hintergründe in dem Game. Ich liebe die Figuren, die du dir da selbst erstellen kannst, kannst du sozusagen eine eigene Stimme geben, einen Charakter geben. Du kannst ihn halt, du tust tatsächlich richtig Rollenspielen. Es ist nicht so wie in Baldur's Gate, dass du dir im Lauf der Geschichte verschiedene Leute zusammensammeln kannst, sondern diese Helden, die du dir erstellst, das ist deine Gruppe. Und das finde ich so geil an dem Game. Dass du dir tatsächlich so Gedanken machen musst, das ist jetzt deine D&D-Gruppe, mit denen du ein Abenteuer verbringen möchtest. Ja. Das ist so geil. Auch wenn es schwer ist, aber genau das, finde ich, macht es ja auch aus. Den Charme. Ich mag dieses Magiesystem in dem Spiel übrigens, weil das Zaubersprüche sind begrenzt auf Tage. Das heißt, ich habe mir tatsächlich das immer versucht zu vermeiden, indem ich nur einen Magier mitgenommen habe. Das heißt, eure Zauberer können bestimmte Zaubersprüche, nur einmal am Tag sprechen. Und danach nicht mehr. Sondern, weil es einfach abhängig ist von dem D&D-Regelwerk. Richtig. Damals. Ah, genau. Das fand ich ja ziemlich geil. Das ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Storytechnisch, naja, es spielt halt in den Vergessenen Reichen, also in Forgotten Realms. Nördlich von Baldur's Gate war es doch, glaube ich. Richtig. So ganz weit im Norden, wo es kalt wird. Richtig, ja, genau. In der Region des Icewind-Tals, deswegen auch Icewind Dale. Und man erlebt dort, also die Heldengruppe schließt sich einer Expedition an und Hijinks ensue. Also so halt passieren halt die Abenteuer. Als allererstes muss man herausfinden, hey, was ist mit der alten Abenteuergruppe passiert? Oder mit der alten Expedition passiert. Und dann gerät man urplötzlich in einen Krieg aus Riesen. Und das ist kein Spaß, wenn du urplötzlich in eine Höhle reingerätst, die voll ist. Das sind Riesen. Mit Riesen. Die aussehen. Ich dachte, das hat noch irgendwas mit einem Baum zu tun gehabt. Ja. Auf dem Cover auch der Baum war, der mich echt getriggert hat damals. Ja, da war es noch was mit. Da musstest du noch aufdecken mit so einem komischen Baum, dass der Baum nicht zerstört wird und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Game. Will ich auch nicht spoilern, weil das ist eins meiner absoluten Lieblingsfavorites. Das sollte man wirklich selber erlebt haben. Und man sollte sich Zeit nehmen, es auch wirklich am Stück zu spielen. Oh ja, richtig. Weil es ist, wie du sagst, das ist wie ein Pen-and-Paper-Abenteuer. Und da möchte man auch nicht, ich spiele mal einen Abend und dann warte ich 3 Jahre, bis die Story weitergeht. Du willst es einfach erleben. Es ist wie ein guter Streifen, den du guckst. Du wirst eigentlich immer wissen, okay, geht's weiter? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Eigentlich willst du gar nicht aufhören zum Spielen. Richtig, ja, genau. Und es hat wenig Nebenquests gehabt, was für mich damals echt super war, weil ich bin Storygamer und ich hasse es, einen Packen von Nebenquests zu bekommen. Ich meine mich zu erinnern, dass es dort nicht so viele gab. Du hattest halt pro Dorf, das waren immer so Dorfquests, hab's ich genannt. Du bist pro neue Region, die du gekommen bist, hast du mal eine so eine Stadt gehabt, da bist du reingegangen und da hattest du sozusagen sogenannte Dorfquests, wie zum Beispiel, hey, dort hinten ist jemand, seine Frau gestorben und die erscheint ihn im Schlaf, bitte schau nach, was da los ist. Bis hin, ich habe Ratten im Keller, bis hin, ich habe Wölfe im Lager, das zum Beispiel. Das ist sozusagen diese kleinen Mini-Dorfquests, die hast du gehabt, aber ansonsten bist du eigentlich der Haupthandlung gefolgt. Das war ziemlich geil, fand ich. Du konntest deine Leute mit, das ist auch das Schöne, auch in den alten Spielen kannst du Leute mit einem Haufen Zeug ausrüsten, mit Zaubersprüchen, die man sich einprägen kann, auch Schriftrollen. Das System finde ich geil. Das sollte man öfters wieder verwenden. Du hast eine Rolle gehabt, eine Spruchrolle, die konntest du dir einprägen und dann wurde in dein Zauberbuch geschrieben. Das fand ich cool. Das macht heutzutage keiner mehr. Ja, auch das insgesamt, dass man Magie nicht über Mana-Punkte oder so steuert, sondern über ich lerne die, ich präge die mir ein, ich bereite die Zauber vor, dass es ein viel taktischeres Element bekommt als okay, ich brauche jetzt noch einen Feuerball, also trinke ich mal schnell einen Mana-Trank. Bumm, Feuerball weg. Ja. Nein, du hast nur eine begrenzte Anzahl an möglichen Zaubern, die du verwenden kannst. Und wenn es blöd passiert und du dich nicht ausruhst, und du kommst in den Hinterhalt, dann steht dein Zauberer da und darf mit dem Stock zu hauen, sagt, den du ihm in den töte mich, den du ihm in die Hand gedrückt hast. Hier, für den Notfall. Das ist ein Stock. Ja, ich sag ja, für den Notfall. Ja, es war halt echt ein verdammt gutes Spiel. Es ist auch unglaublich lang, aber es macht aber auch Spaß, diese wunderschönen Welten zu erkunden. Und es ist jede Minute wert. Jede Minute ist auch es von wert. Der Story her. Es ist auch sehr unterschätzt, finde ich, also Icewind Dale. Wahrscheinlich liebe ich es so ich sehr. Ich glaube halt einfach, seine Länge hat ihm keinen Charme damals verpasst. Ich glaube, das war ja Anfang 2000 sind doch viele kurze Spiele eher gekommen. Ich glaube, soweit ich weiß, waren es gute 60 Stunden, irgendwie sowas. Der erste. Also hat, also Icewind Dale, glaube ich, so gute 60, 70 Stunden, irgendwie sowas. Je nachdem, wie man sich angestellt hat. Und dann gab es ja noch das offizielle Add-on dazu, Herz des Winters, was das Spiel nochmal um 20 bis 30 Spielstunden erhöht hat. Was auch ein sehr, sehr, sehr, sehr schönes Add-on war. Das habe ich geschenkt gekriegt damals. Zum Geburtstag. Ich weiß noch nicht mehr von wem. Aber die haben gesagt, das Cover sieht so schön aus. Und die haben mich mal meist mit der reden hören und dann haben sie mir das zum Geburtstag geschenkt. Praktischerweise hatte ich alles mit der, also konnte ich auch das Add-on spielen. Man bekommt so ein extra Kontinent noch dazu, also noch so eine extra Handlung dazu. Und da geht es um Barbaren-Schamanen. Und die aufgrund einer Mission nach Kuldahar gereist sind und auch wieder mit Riesen und mit jede Menge Kämpfen und mit sehr vielen Missionen und es ist sehr, sehr gut. Also die... Ja, Addon kann ich nichts dazu sagen, habe ich nie gespielt, da ich Icewind Dale nie durch. Es ist sehr, sehr gut. Es ist aber dieses typische, du kannst es während der Hauptstory spielen, ne? Wenn du das aber anfängst, musst du aus Kuldahar raus, das heißt, du bist in einem Extra-Gebiet und kannst erst wieder zurück, wenn das Spiel abgeschlossen ist. Okay. Das ist halt, also die Erweiterung erhält neue Gebiete, einen Haufen neue Zaubersprüche, neue Fähigkeiten, Erfahrungsstufe wurde raufgehoben, neue Herausforderungen, neue Schwierigkeitsmodus, der Herz des Zorns einführt. Die Spieler, die das Hauptspiel bereits beendet haben, gibt es eine Import-Funktion, wo du deine bestehende Heldengruppe einbauen kannst. Fand ich sehr gut. Technisch gesehen hat es ein ganz kleines Update gekriegt. Läuft aber immer noch ich glaube, Infinite Engine, glaube ich, hieß die Engine damals und ich finde die halt immer noch super. Und Icewind Dale war das erste Spiel, das nicht auf 640x480 lief, sondern auf 800x600. Yay! Woo! Ah, schön. Es ist nicht das perfekteste Addon, aber es ist ein gutes Addon. Kann man auf jeden Fall spielen, wenn man Bock drauf hat. Hier auch wieder sehr stark empfohlen, wenn man diese Spiele spielen möchte, um Himmels Willen, kauft euch die Collection Die Enhanced mit Edition. Icewind Dale und mit Planescape Torment. Leider nicht im zweiten Teil, dazu komme ich aber gleich. Dann gab es noch die Herausforderung des Meisters des Meisters der Verlockung. Das war so ein kostenloses Ergänzungspack für Herz des Winters. Und das wurde mit einem Patch eingeführt. Das heißt, es war einer der ersten Content-Patches. Oh. Das Ding ist eigentlich, also du hast so ein riesengroßes Schloss, was du im Prinzip auseinander nimmst mit Tausenden von Viechern und dann am Ende gehört dir, glaube ich, dieses Schloss, soweit ich das noch weiß. Auch sehr gut gemacht, kann man auch wunderbar spielen. Kommen wir zur Fortsetzung, die 2001 erschien. Die habe ich ewig lang gespielt und das ist Icewind Dale 2. Icewind Dale 2 stammt wie der Vorgänger Icewind Dale von den Black Isle Studios. Und ist halt, also es ist nicht von der Hauptfirma Interplay gemacht worden, sondern von den Black Isle Studios, was halt das Coole ist. Sondern es ist im Prinzip so wie heute, kannst du sagen, mit Call of Duty. Da gibt es das Studio, die Call of Duty machen, das Studio, die Black Ops machen. So kann man sich das im Prinzip vorstellen. Und die haben halt damals Icewind Dale gemacht. Und da gab es damals Icewind Dale 2 im Jahre 2002. Hast du 2001, hast du es gespielt? Kann mich da wirklich nur noch an den Charakter-Editor erinnern. Weil der fand ich hier, soweit ich mich erinnere, etwas sagenhaft neu gemacht hat. Was? Subrassen Stimmt. eingeführt. Hatte. Also du konntest nicht nur ein Elf sein, sondern du konntest auch noch, keine Ahnung, zum Beispiel wie Waldelf dann sagen. Oder dunkle Elf. Ja, das ist, gab auch, also spielt auch auf einer modifizierten Version des Regelwerks 3.0 von Dungeons and Dragons. Es war halt auch wieder, also ich fand's großartig. Spielt 30 Jahre, rund 30 Jahre nach den Vorkommnissen des ersten Teils. Und geht halt auch wieder um eine Expedition und so weiter. Und dieses Spiel startet auch wieder mit, hey, bau dir sechs deine Leute zusammen oder such dir aus einer Tabelle welche aus. Und dann landest du mitten in der Stadt, die gerade von Goblins angegriffen wird. Yay! Und so beginnt Icewind Dale 2. Und dann kommt es noch so Drahtzieher, die dann rauskommen, dass das der und der war. Und dann schicken die irgendwelche Leutnants auf dich. Es ist sehr gut gemacht. Es sind ein paar Haufen neue Schauplätze dabei. Es spielt sich auch immer noch sehr, sehr gut. Und das habe ich, glaube ich, oh Gott. Ich glaube, ich habe es dreimal durchgespielt, soweit ich noch weiß, damals. Also ich kann tatsächlich wirklich wenig von der Wertungsseite aus drauf gucken, weil jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, habe ich danach wieder den ersten eingelegt. Weil ich den ersten besser fand und mir immer gedacht habe, vielleicht liegt es daran, weil ich das Ende vom ersten nicht kenne und ich den zweiten nur nicht verstehe. Aber es hat mich immer wieder zurückgebracht zum ersten und so ist es bei mir tatsächlich in der Versenkung verschwunden. Ich habe auch tatsächlich, als es jetzt neu rauskam in diesen Double Editions, den zweiten gar nicht vermisst. Ja, es kam leider nie raus, neu, weil dieses Spiel hatte dasselbe Problem wie das, was Final Fantasy VIII damals hatte. Der Code war weg. Hier ist das Problem, nur im Gegensatz zu Final Fantasy VIII, der Code ist weg. Es gibt keinen existierenden Code mehr für Baldur's Gate 2. Für Planescape, Quatsch, für Icewind Dale 2. Ansonsten hätte man schon längst ein Remake von diesem Spiel bekommen. Man kann es immer noch kaufen auf Good Old Games. Nur um die Version allein schon zum Laufen zu kriegen, das hat mich Nerven gekostet, ohne Ende. Aber sie funktioniert. Sie funktioniert, Es um das Ding zum ist Laufen ja zu kriegen. zumindest dann gut, wenn du es wieder spielen Man kannst. kann es spielen, ja. Aber dann spiele ich so 5 Minuten und denke mir so, ha, Spiele ich lieber den ich spiele den ersten. ersten nochmal. Er ist nicht schlecht, er ist wirklich nicht schlecht. Ich mag den Teil wirklich sehr. Ich finde den absolut großartig. Ich finde auch, dass die Infinity Engine kam zum letzten Mal zum Einsatz. Das heißt, diese mit vorgerenderten Hintergründen und mit diesen Panik-Kampfsystemen, das gab's eine ewig lange Zeit nicht mehr. Weil das war das letzte Spiel, was das benutzt hat. Und das ist sehr, sehr schade. Ich erinnere mich noch an ein Video von einer Spielezeitschrift, die ich damals gelesen habe, die damals schon gesagt haben zu dem Spiel, das Kampfsystem und die Grafik sind sehr veraltet. Und ich habe dieses Video gesehen und dachte mir so, es ist aber um Weiten hübscher als hässliches 3D. Um Weiten hübscher und es macht doch um Weiten mehr Spaß als hässliche 3D-Games. Aber gut, okay. Wenn der gemeine Markt sagt, solche Spiele braucht man nicht mehr, dann brauchen wir sie leider nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Du würdest sehen, wenn es heutzutage jemand macht, dann würde das aus den Fingern gerissen, weil man sagt, boah, das hat voll den Retro-Stil. Ja, ja, man sieht's ja, ne? Hier, Pathfinder Kingmaker 2, Brass Path of Righteousness, bestes isometrisches Game des Jahres. Ha! ja. Und es muss halt so veraltet sein, dass es schon wieder geil ist. Anscheinend. Und dieses Spielkonzept ist halt komplett ausgestorben zu dem Zeitpunkt damals, was mich so geärgert hat, weil ich dachte so, oh Mann, jetzt kann man nie wieder solche genialen Games spielen. Solche großartigen Spiele kann man nie wieder spielen. Das ist voll schade. Das hat mich immer voll geärgert, bis irgendwann dann eines schicksalhaften Tages, als ich auf der Gamescom damals war und im Indie-Bereich stand und es dort ein Spiel gab namens Pillars of Eternity. Ich dachte mir, was ist das? Das sieht interessant aus. Also habe ich mich dort hingesetzt und habe mir Pillars of Eternity angeguckt und habe festgestellt, das sieht aus wie ein mit der Infinity Engine programmiertes, großartiges Rollenspiel. Das sieht aus wie Baldur's Gate. Das spielt sich wie Baldur's Gate. Wann kommt das raus? Und ab dem und dem Zeitpunkt war ich verliebt in dieses Spiel und habe auch dieses Spiel durchgespielt. Unter anderem in der furchtbar verbuggten Konsolenfassung. Wow. Ja, ich habe... Dafür hättest du ein Achievement kriegen sollen. Das Problem ist, die habe ich nicht gekriegt, weil die nicht getriggert wurden. Sehr viele davon. Ich habe Pillars of Eternity auf der Konsole durchgespielt. Mit den ganzen Abstürzen und mit den Bugs, die das Spiel hatte. Dennoch war das Spiel fantastisch. Es war großartig. Es lohnt sich allemal, wenn man die PC-Version spielt. Um Himmels Willen, spielt nicht die Konsolenfassung, spielt die PC-Version. Gab es auch tausendfach umsonst geschenkt irgendwo. Bei Epic gab es das Ding geschenkt, bei Amazon, bei Steam, keine Ahnung. Spielt den ersten Teil, der ist fantastisch. Dauert aber auch so eine gute 80, 90 Stunden, bis man den durch hat. Aber es lohnt sich. Wie für solche Spiele einfach üblich. Ja. Eine gute Geschichte braucht Zeit, um erzählt zu werden. Richtig. Das stimmt. Und übrigens, was auch noch in der Collection drin war, habe ich ganz kurz erwähnt, ist Planescape Torment. Das sind sehr eigene Spiele, Planescape Torment. Hast du mal eins von denen gespielt? Gibt ja zwei Teile. Doch einen davon hast du gespielt. Doch den ersten habe ich, glaube ich, mal gespielt. Du hast Tides of Numenera gespielt. Ja, genau, das habe ich gespielt. War das nicht das erste? Nein, das ist der zweite Teil, das ist der Nachfolger. Okay, dann habe ich den zweiten gespielt. Planescape Torment ist ein absoluter Geheimtipp. Das ist ein absoluter, riesengroßer Geheimtipp. Planescape Torment, also die Welt ist Planescape, ne? Du bist ein Charakter, der nicht sterben kann. Und befindest dich in diesem Planescape Pen and Paper Szenario und wachst in der Leichenhalle auf und findest unter anderem einen Totenschädel, einen fliegenden Totenschädel, der mit dir redet. Und du musst herausfinden, wer du bist. Übrigens heißt der Totenschädel heißt Mortimer Mort Retikuskrin. Ein großartiger Name. Du bist der Namenlose. Dann gibt es Grace, die Gefangene. Das ist eine Succubus. Und es gibt halt verschiedene Charaktere. Es gibt Menschen, Tieflinge, Griserias, rastlose Seelen, Nachthexen, Devas, Batezus und so weiter. Also Schlangenartige. Das Spiel ist komplett abgedreht. Es hat einen geilen Humor, es hat ein sehr seltsames Kampfsystem und die Story muss man tatsächlich selbst gespielt haben, finde ich, um sich mit in diese, und man muss sich in diese Welt versetzen, weil du bist eigentlich, es fühlt sich so an, als ob du so einem kompletten Paralleluniversum im unteren Bereich der Hölle angekommen bist. So fühlt sich's an. Okay. Es ist auch sehr isometrisch. Es ist, du hast sogar eine Art Point-and-Click. Es ist tatsächlich so eine Mischung aus Rollenspiel-Point-and-Click-Adventure. Es ist sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn man die Collection geholt hat mit Icewind Dale, kriegt man das Spiel mit oben drauf. Das sollte man auf jeden Fall spielen. Bin ich sehr dafür. Davon gab es auch einen zweiten Teil. Den haben wir beide gespielt. Der eigentlich auch, was eigentlich tausendfach aus Dialogen besteht. Aber er ist fantastisch. Und ist da, wo ich am Anfang direkt nach 5 Minuten das Spiel beende. Ja, genau. Der Nachfolger, Torment Tides of Numenera. Den gab es 2013. Der wurde durch Crowdfunding finanziert. Und solche Spiele werden heute nicht mehr hergestellt. Leider. Schade eigentlich. Also, du erinnerst dich, als du mir das gezeigt hast damals, wie ich sofort gecatcht war. Einfach nur wegen diesem, ich habe es in 2-3 Minuten durchgespielt. Ja, die Handlung des Spiels stellt unter anderem die Leitfrage, was bedeutet ein Leben? Weil da gab es irgendeinen Typen, das ist sozusagen der sich wandelnde Gott. Das ist so ein Typ, der sich ständig wandelt. Das heißt, der sucht eine Hülle und er lebt dann so. Also wird dann sozusagen immer wieder geboren und so lebt dieses Typ, und den musst du aufhalten. Das ist sozusagen die Handlung von diesem Spiel. Es ist ein sehr, sehr gut. Nur das Problem ist, du bist halt eigentlich so eine Hülle, die eigentlich nicht mehr leben darf, aber du lebst noch. Und das stößt so auf Widersprüchlichkeiten und werden sehr viele Fragen gestellt. Und das Spiel ist sehr, sehr gut. Es hat unglaublich, unglaublich viele Dialoge. Man liest sehr viel, sehr, sehr viel. Aber es ist ein fantastisches Game gewesen. Ich hab's geliebt. Ich fand's großartig. Ich weiß nicht, ob du es jemals weiterspielst. Keine Ahnung. Irgendwann, wenn ich mir mal wieder 80 Stunden Zeit nehmen kann. Ja. Du weißt doch, wie es ist. Als Kind hat man nicht die Geduld, so viel zu lesen. Als Erwachsener hat man nicht die Zeit. Ja, das ist leider wahr. Das stimmt. Aber dennoch, ich kann euch um Himmels Willen diese großartigen Spiele nur ans Herz legen. Oder wenn ihr es unbedingt neuer haben wollt, dann holt euch Pillars of Eternity 1 und 2. Fantastische Games. Auch der zweite Teil von Pillars of Eternity. Großartig. Wenn ihr es ein bisschen komplexerer haben möchtet, holt euch Pathfinder Kingmaker oder Pathfinder Path of Righteousness. Die zwei Teile. Fantastische Games. Holt euch nicht die Konsolenfassung. Holt euch die PC-Fassung hin. Auf gar keinen Fall die Konsolenfassung. Und bleibt dran. Auf gar keinen Fall die Konsolenfassung. Macht nicht denselben Fehler wie ich und quält euch durch Pathfinder Kingmaker in der Konsolenfassung. Weil so viele Abstürze habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Aber das Spiel ist gut. Anfänger mit Bugs. Ganz ehrlich. Das ist Katastrophe. Weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas unbedingt haben möchtet, wenn ihr sowas unbedingt spielen möchtet, solche isometrischen Games, wenn ihr euch nicht abschrecken, holt euch entweder die Collections oder holt euch die Titel, die ich gerade angesprochen habe. Ihr werdet damit auf jeden Fall richtig Spaß haben. Oder was sagst du? Definitiv. Man darf halt nur nicht aufhören. Man darf nur nicht aufhören. Das ist der Fehler, den ich immer wieder mache. Ja, man ist dann so, hey, wieder ein neues Spiel, was mich gerade ablenkt, aber ich wollte doch eigentlich das andere Spiel fertig spielen. Nein, das lenkt mich gerade ab. Nein, nein, oh. Drei Wochen später. Und 18 Wochen später denkst du, wo zur Hölle war ich eigentlich? ja. Aber solche Spiele sind großartig. Also, die erzählen großartige Geschichten und werden heutzutage, wie gesagt, bis auf Path of Righteousness fast nicht mehr hergestellt irgendwie. Sehr, sehr schade eigentlich. Dann braucht es wieder so eine Kickstarter-Aktion, damit das hergestellt wird. Übrigens, von Pillars of Eternity besitze ich bis heute das Messe-Goodie von der Gamescom damals. Das Messe-Goodie ist ein Flachmann. Ist ein Flachmann. Den habe ich heute noch. Ja, ich würde sagen, das war's mit Icewind Dale und in den kurzen Einblicken in die anderen Games. Das nächste Mal reden wir im abschließenden Teil über eine andere Spieleserie, die mir auch sehr, sehr viel bedeutet, wo ich auch sehr, sehr viel davon gespielt habe und wo auch einer der großartigsten Charaktere überhaupt erfunden wurde im zweiten Teil. Zur Hilfe, helft mir doch, nur weil du sie anklickst. Fantastisch. Super. Aber darüber reden wir Beim nächsten Mal. beim nächsten Mal. Ich danke dir, Markus, wie immer, dass du da warst. Immer wieder gerne. Und wie immer sage ich, macht was immer ihr wollt, aber würfelt bloß keinen Patzer. Macht's gut.